ohne dich. Nein, nein, nein, ich kann nicht ohne dich. Baby, sag mir, wo du bist. Baby, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich. Nein, nein, nein, ich kann nicht ohne dich. Komm, wir gehen ins Nobu essen gut. Komm, wir gehen ins Nobu essen gut. Baby, ja, du tust mir gut. Baby, ja, ich hör dir zu. Keine war für mich so da wie du, wie du, nein. Keine war für mich so da wie du, ey. Mein Gent haut sie um wie Balboa, ey. Wir hören lieber Trap, scheiß auf Goa, ey. Ja, sie flüstert um mein Ohr, ey. Vor 100 ich wär ich verloren, ey. Baby, komm, lass uns zum Fuckies raus. Ja, ich bin in ihre Positor. Sie läuft geradeaus wie ein Marker. Sie sagt, du fuhr, erzähl nicht mein Vater, ey. Ich schneid dich die ganze Nacht, ey. Baby, wir machen Karte, ey. Ich klatsch auf dein Arsch und zieh an dein Haar. Ich geb es dir so, wie du's magst, ey. Ruf deine Freundin, ich zahle, ey. Ich komm mit der Tür und Schakale, ey. Stay high, baby, stay high. Ja, sie kennen uns überall, ey. Baby, sag mir, wo du bist, ey. Du bist mich eigentlich gleich auf dem Tisch, ey. Und von 361. Baby, sag mir, wo du bist. Baby, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich. Nein, nein, nein, ich kann nicht ohne dich. Baby, sag mir, wo du bist. Baby, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich. Nein, nein, nein, ich kann nicht ohne dich. Trinken Lean, kein Mai Tai. Trinken Lean. Ja, sie will unseren Lifestyle. Wir rauchen viel zu viel, ja, wir rauchen viel zu viel. Zu viel, ja, zu viel, ja, zu viel, ja. Wir bleiben wach, kein Koffein. Kann nur schlafen, gehen auf Lean. Sie ist nice, ja, sie ist nice, ja, ja. Angelina Jolie, sie kommt aus Malibu. Komm, wir nehmen heute Malibu. Keiner war für mich so da, ey. Keiner war für mich so da wie du. BBS, sie ist nett. Deine Augen funkeln, Baby, BBS. Ja, sie sagt, sie will nur zu mir. Als wäre ich ein Juwelier. Geh zu Fendi, kauf ihr drei Gürtel, ja. Sprite mit Lean, gib mir Eiswürfel, ja. Baby, sag mir, wo du bist. Ja, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich. Baby, sag mir, wo du bist. Baby, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich. Nein, ich kann nicht ohne dich. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Baby, sag mir, wo du bist. Baby, sag mir, wo du bist. Nein, ich kann nicht ohne dich. Nein, nein, nein, ich kann nicht ohne dich.